Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk. In der Reihe Gedanken zur Zeit hören Sie heute einen Beitrag von Herfried Münkler. Sein Thema: Die betroffene Öffentlichkeit, von den basisdemokratischen Ursprüngen zur medialen Inszenierung. Öffentlichkeit ist in der modernen Vorstellung von Demokratie stets mehr gewesen als die bloße Bezeichnung des Ortes, an dem die politischen Kontroversen ausgetragen und die für die Zukunft des Gemeinwesens bedeutsamen Fragen entschieden werden sollten. Vielmehr bildete die Öffentlichkeit, seitdem sich ab dem späten 18. Jahrhundert eine neue Vorstellung von der politischen Kontrolle des Staatshandelns und der Partizipation der Bürger zu entwickeln begann, den Fokus all dessen, was die Moderne von der antiken Demokratie unterschied: den Anspruch auf die Vernünftigkeit der politischen Entscheidungen und die Vorstellung, dass diese in ihrer Gesamtheit sich zu einem geschichtlichen Prozess summierten, der einen kontinuierlichen Fortschritt des Menschengeschlechts zum Besseren darstellte. Dass die Öffentlichkeit zur wichtigsten Form der politischen Kontrolle wurde, hatte sicherlich auch mit der dadurch vollzogenen Distanzierung von den Geheimpraktiken der absolutistischen Staaten zu tun. Hatte man erst einmal das Geheimnis und die Praktiken der Täuschung und Verstellung als den innersten Kern absolutistischer Staatskunst entschlüsselt, so lag es nahe, Öffentlichkeit als den Mittelpunkt des neuen bürgerschaftlich-republikanischen Politikverständnisses herauszustellen. Umso besorgter wurde beobachtet, was sich seit Ende des 19. Jahrhunderts als ein, wie Jürgen Habermas dies bezeichnet hat, Strukturwandel der Öffentlichkeit abzeichnete. Das Medium der Machtkontrolle selbst stand in der Gefahr, unter die Kontrolle der Mächtigen zu geraten. Der Einfluss politischer Parteien und Interessengruppen, die Macht der Verleger, das Verwertungsinteresse des Kapitals, wenn die Öffentlichkeit ihre Funktion als Kontrollinstanz verlor, wenn die zu Kontrollierenden zu Kontrolleuren der Kontrolle wurden, dann stand die Demokratie selbst zur Disposition. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre machte dann ein Begriff Karriere, mit dem sich, zumindest in der politischen Linken, neue Hoffnungen verbanden. Gegenöffentlichkeit. Nicht die geschönte und gestylte Welt der Produktvermarktung, nicht das Leugnen und Wegreden von Gefahren und Risiken moderner Großtechnologien, nicht die skrupellosen Interessen der großen Konzerne und Banken, sondern von all dem das Gegenteil sollte hier seinen Platz finden. Und das hieß, dass anstelle von Macht und Interesse, Kalkül und Strategie die Betroffenheit der Bürger zum Zugangskriterium avancierte und das durchaus in dem ambivalent doppeldeutigen Sinn, der dem Begriff Betroffenheit im Deutschen eigen ist. Dass nämlich die Folgen von Entscheidungen, die irgendwo gefällt worden sind, einen betreffen, dass man davon in einem überwiegend negativen Sinn tangiert wird und dass dies einem nicht gleichgültig ist, sondern Ablehnung und Kritik hervorruft. Wo objektive Betroffenheit subjektiv verarbeitet wurde, konnte Gegenöffentlichkeit entstehen. Und diese Gegenöffentlichkeit war auch der Ort, wo individuelle Betroffenheit sich mit anderen individuellen Betroffenheiten verband und solcher Art aus der Vereinzelung des Privaten zurückkehrte in die Sphäre des Politischen, des Öffentlichen. Die politischen Kontroversen, wie sie die Geschichte der Bundesrepublik in den 70er und 80er Jahren bestimmt haben, sind zumeist von solchen Gegenöffentlichkeiten ausgegangen. Das begann mit den großen Kontroversen um die friedliche Nutzung der Atomenergie, verband sich mit der kritischen Thematisierung von Großprojekten, wie etwa dem Bau der Startbahn 18 West am Frankfurter Flughafen, und mündete nach dem Nachrüstungsbeschluss der NATO in den Widerstand gegen die Aufstellung neuer Kurzstreckenraketen in Deutschland. In allen Fragen drehte sich die Kontroverse zunächst einmal um das Problem der fachlichen Kompetenz. Gegenöffentlichkeit war in diesem Sinn immer auch eine Infragestellung der Expertokratie, des Alleinentscheidungsanspruchs von Spezialisten oder solchen, die sich dafür ausgaben. Um folgenreich werden zu können, war die Herstellung von Gegenöffentlichkeit mit der Hervorbringung eines oppositionellen Expertenwissens verbunden, das den Monopolanspruch der offiziellen Experten konterkarierte und diese nötigte, in eine öffentliche Debatte einzutreten, in der sie ihre Argumente, mit Gegenargumenten zu messen hatten. Was sich so im Wechselspiel von offizieller Öffentlichkeit und oppositioneller Gegenöffentlichkeit in der Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre entfaltete, war eine Form öffentlicher Diskussion, die dem Modell der liberalen Öffentlichkeit, wie sie das Zentrum der modernen Demokratievorstellung bildet, sehr nahe kam. Nicht infolge seiner Regierungsamtlichkeit, sondern nur aufgrund seiner Plausibilität und Stimmigkeit konnte ein Argument hier Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft für sich beanspruchen, und wo allein auf den offiziellen Charakter von Daten und Prognosen gepocht wurde, hat dies eher Misstrauen als Vertrauen hervorgerufen. Betrachtet man im Nachhinein die Debatten über die friedliche Nutzung der Kernenergie, über Sinn und Nutzen ziviler Großprojekte, schließlich über Nutzen und Gefahren militärischen Wettrüstens in einer bipolaren Welt, so waren dies allesamt Lehrstücke für das Funktionieren einer demokratischen Öffentlichkeit. Die Gegenöffentlichkeit hatte die herkömmliche Öffentlichkeit revitalisiert. Und dadurch hat sie sich zunächst einmal selbst überflüssig gemacht. Dass diese im Nachhinein erfolgende Beurteilung in der Zeit der Debatten selbst wohl von keiner der beteiligten Seiten geteilt worden wäre, hat vielerlei Gründe. Da waren zum einen die symbolischen Regelverletzungen bzw. gezielten Gesetzesverstöße der die Gegenöffentlichkeit tragenden Gruppen, die von der Gegenseite als Gefährdung demokratischer Entscheidungsabläufe verurteilt wurden. Und da waren zum anderen die Uneindeutigkeit bzw. Entscheidungslosigkeit, mit der die über Monate und Jahre geführten Debatten irgendwann und irgendwie versandeten und wenn ein Vorhaben realisiert oder fallen gelassen wurde, so hatte dies oftmals weniger mit den zuvor ausgetauschten Argumenten, sondern eher mit Kostenfragen und Rentabilitätserwägungen zu tun. Und da war schließlich die notorische Selbstüberschätzung derer, die auf eigene Kosten und eigenes Risiko die Gegenöffentlichkeit immer wieder aufs Neue herstellten, hinsichtlich der in ihrem Tun und Handeln sich abzeichnenden neuen Form der Demokratie. Wenn man so will, handelte es sich um eine notwendige Selbsttäuschung mit mittelfristig selbstdestruktiven Folgen. Wahrscheinlich hätte kaum einer der an der Herstellung der Gegenöffentlichkeit Beteiligten Zeit und Mittel in diesem Maße aufgewandt, hätte er von vornherein den Ausgang gekannt und wäre er sich darüber im Klaren gewesen, dass es bloß um die Revitalisierung einer funktionierenden bürgerlichen Öffentlichkeit ging. Vor allem die Hervorbringung eines oppositionellen Expertenwissens war gebunden an den Einsatz von Zeit, in der sich akademisch durchaus gut ausgebildete Aktivisten, die in naturwissenschaftlichen oder technologischen Fragen freilich zumeist Laien waren, Kompetenz erwarben, um sich gegenüber dem offiziellen Expertentum zunächst einmal nachfragefähig zu machen. Die politische Legitimationskategorie der Betroffenheit stand als Motivationsquelle des Engagements aber schon bald in der Gefahr zu versiegen. Da es sich nämlich bei den Gütern, die durch die Gegenöffentlichkeit verteidigt, wenn nicht gerettet werden sollten, um kollektive Güter handelte, gelangten im Falle des Erfolgs alle gleichermaßen in ihren Genuss. Die, die sich engagiert hatten, die, die den Konflikt nur beobachtet hatten, schließlich sogar die, die sich dagegen engagiert hatten. Weniger als die Gegenspieler waren die Zuschauer oder, spieltheoretisch formuliert, die Trittbrettfahrer für die Aktivisten ein Problem. Sie profitierten, ohne zu investieren. Und wo infolge eines Fehlschlags nichts profitiert wurde, verloren sie auch nichts, weil sie nichts eingesetzt hatten. Kalkülrational betrachtet verhielten sich diese Zuschauer oder Trittbrettfahrer also am rationalsten, wobei sie freilich darauf angewiesen waren, dass sich Aktivisten fanden, die unter Einsatz persönlicher Ressourcen die Gegenöffentlichkeit mitsamt oppositionellem Expertenwissen herstellten. Die Selbsttäuschung vieler hinsichtlich des grundlegend Neuen ihres basisdemokratischen Engagements kann also auch als der unbewusste Versuch der Aktivisten interpretiert werden, sich gegen solche Rechnungen abzuschotten. Aber doch, Auf Dauer stellen ließ sich dieses Engagement nicht und vor allem war es nicht enttäuschungsresistent. Irgendwann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre hat sich ein Wandel vollzogen, in dessen Verlauf die basisdemokratischen Initiativen mehr und mehr an Bedeutung verloren haben. Parallel dazu vollzog sich der Aufstieg von Greenpeace zum Monopolisten des ökologischen Gewissens und vor allem des ökologischen Expertentums. Unter der Hand gleichsam waren aus Gegenexperten offiziell respektierte Experten geworden. Die Konstanz der Themen und der Umstand, dass Greenpeace bereits in der Zeit der basisdemokratischen Initiativen immer wieder mit spektakulären Aktionen von sich reden gemacht hatte, ließen die Veränderung, die sich vollzog, zunächst übersehen oder doch als eher marginal erscheinen. Im Nachhinein jedoch ist klar, es hat sich ein Bruch ereignet und dieser Bruch betrifft vor allem die basisdemokratischen Grundideen der ökologisch-pazifistischen Bewegungen. Von Wiel über Wackersdorf bis Gorleben waren es breite Initiativen, die den politischen Konflikt geführt und die Gegenöffentlichkeit hergestellt und bedient haben. Die Kampagne um die Prince-Spa hingegen, sowie der Versuch, die französischen Atomtests auf Mururoa zu verhindern, waren Kampagnen, die von einer Handvoll trainierter Experten geführt wurden und bei denen von einer Gegenöffentlichkeit eigentlich nicht mehr die Rede sein kann. Perfekt wurde von Greenpeace das Infotainment der Nachrichtensendungen bedient und Reporter und Kameraleute befanden sich von Anfang an Bord der Schiffe, um für ihre Sender über den Fortgang der Ereignisse zu berichten. Die Schar der Zuschauer und Trittbrettfahrer, von denen es oben hieß, sie hätte eine psychologische Bedrohung der basisdemokratischen Initiativen dargestellt, war nun noch größer geworden. Aber Greenpeace hatte dieses Problem entschärft, indem es die Zuschauer zunehmend in zahlende Zuschauer verwandelt hatte. Mit großer Professionalität hatte man ein Netz von Spenden und Unterstützungen aufgebaut, die dazu dienten, einen eigenen professionellen Apparat zu unterhalten und Expertentum zu finanzieren, je nachdem, wann und wo man es brauchte. Gerade die Prince-Spa-Kampagne hat gezeigt, dass Greenpeace sich hinsichtlich einer professionellen Kampagnenpolitik von seinen Gegenspielern kaum noch unterschied, sondern sie, im Gegenteil, übertraf und überbot. Die Betroffenheit hatte damit ihren Charakter gewechselt. Lokal handeln, global denken war die Parole der basisdemokratischen Initiativen gewesen, durch die die ökologischen Risiken des Planeten mit den begrenzten Aktionen vor Ort zusammengedacht und zusammengebracht wurden. Aber die Handlungsfähigkeit der multinationalen Konzerne zeigte neben der Motivationserosion bald die Grenzen dieses auf unmittelbarer Betroffenheit aufruhenden Konzepts auf. Der Ökokonzern Greenpeace dagegen kann nicht nur global denken, sondern vermag auch global zu handeln. Betroffenheit ist hier nicht mehr der unmittelbare, subjektive Ausgangspunkt individuellen Engagements, sondern Betroffenheit wird medial inszeniert und vermittelt. Und durch entsprechende Spenden kann sich jeder engagieren. Steuerabzugsfähig, versteht sich. Nicht länger ist hier Betroffenheit der Quellgrund für die Herstellung von Gegenöffentlichkeit, sondern die mediale Öffentlichkeit wird selbst bedient und genutzt, um Betroffenheit herzustellen, betroffen zu machen. Ist das Konzept der Gegenöffentlichkeit damit passé? Wohl kaum. Wenn richtig ist, dass ihm die Funktion der Revitalisierung zukommt, so wird auch seine Stunde wiederkommen. Spätestens dann, wenn sich das offiziell gewordene Öko-Expertentum erschöpft hat. Und das ist abzusehen. Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Herfried Münkler. Sein Thema: Die betroffene Öffentlichkeit. Von den basisdemokratischen Ursprüngen zur medialen Inszenierung.